Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Zweites Buch, Barock und Rokoko. Vom 30-jährigen Krieg bis zum 7-jährigen Krieg. Willkommen zur 36. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Leicht verlangsamt durch mehr oder minder österlich motivierte Festlichkeiten habe ich mich auch eingedenk der eben glücklich zu Ende gebrachten Fastenzeit diesmal für ein insofern etwas weniger opulentes Sendungskonzept entschieden, als heute nur ein einziger Sendungsgast zu hören sein wird. Um übertriebene Kärglichkeit hintanzuhalten, handelt es sich dafür um den von mir besonders hochgeschätzten Florian Ledermann. Die verbliebene Sendezeit habe ich mir vermittels hauseigenen Mundwerks zu füllen erlaubt. Die Zeitung. An die Einrichtung der Post knüpfte sich auch die Entstehung der Zeitungen. Sie waren zuerst nur handschriftliche Mitteilungen, die einzelne hochgestellte Personen von besonderen Korrespondenten bezogen und dann als Gazetten in den Handel brachten. Die ersten gedruckten Zeitungen wurden von den Postmeistern verbreitet, bei denen alle Neuigkeiten zusammenliefen, erschienen meist wöchentlich und enthielten bloß Tatsachenmaterial ohne jede Reflexion oder Kritik, da sie unter sehr strenger Zensur standen. Eine umso freiere Sprache herrschte in der Flugschriftenliteratur, die bis in die Zeit der Reformation zurückgeht und, heimlich verbreitet, eine politische Macht darstellte. Besonders die holländischen Pasquillanten waren bei allen europäischen Regierungen gefürchtet. Das erste Wochenblatt erschien 1605 in Straßburg, die erste Tageszeitung, der Daily Courant, erst nahezu ein Jahrhundert später in London. Von großer Bedeutung waren auch die Gelehrtenzeitschriften, das Pariser Journal des Savants, die Londoner Philosophical Transactions, das römische Giornale dei Letterati und die Leipziger Acta Eruditorum. Bale. Das wissenschaftliche Leben des Zeitalters nahm überhaupt eine staunenswerte Entwicklung. Von den außerordentlichen Leistungen Pascals haben wir schon gehört. Die bibelkritischen Forschungen Spinozas fanden in dem Pariser Oratorianer Richard Simon ihren Fortsetzer, der sich zwar äußerlich durchaus auf den Boden der Tradition stellte, aber in der historischen Erklärung der einzelnen Texte die größte Kühnheit zeigte und deshalb nicht nur von den katholischen, sondern fast noch mehr von den protestantischen Theologen aufs Heftigste angefeindet wurde. Eine ebensolche Unabhängigkeit und kritische Überlegenheit entwickelte Mézeray in seiner Histoire de France. Sein Programm ist die Boileausche Vereinigung des Wahren mit dem Schönen. Jean Mabillon wurde der Begründer der Diplomatik, der wissenschaftlichen Erforschung historischer Urkunden. Pierre Bayle verfasste seinen gelehrten und scharfsinnigen Dictionnaire historique et critique, wohl das amüsanteste und geistreichste Wörterbuch, das jemals geschrieben worden ist. Alle Phänomene des Staats, der Kirche, der Sitte, der Kunst, der Wissenschaft werden darin, wie Bayle es mit Vorliebe bezeichnet, anatomiert. Also auch in diesem verwegenen Skeptiker, auf den fast die ganze französische Aufklärung zurückgeht, waltet die kartesianische Methode der Analyse. Zugleich wird in diesem Werk noch einmal und für längere Zeit zum letzten Mal der Versuch gemacht, zum Credo quia absurdum zurückzufinden. Zunächst deckt Bayle allenthalben die Widersprüche auf, die zwischen Philosophie und Religion, Vernunft und Offenbarung bestehen. Die Gestalten der Bibel, besonders des Alten Testaments, waren nicht immer heilige Personen, während sich andererseits unter den Heiden und selbst unter den Gottesleugnern Männer von fleckenloser Größe befanden. Die Tatsache des Sündenfalls ist eine für den Verstand unauflösbare Paradoxie, denn entweder ist der Mensch nicht frei, dann ist sein Handeln nicht Sünde, oder er ist frei, dann wollte Gott die Sünde, was mit seiner Güte im Widerspruch steht. Hat er sie aber nicht gewollt, sondern bloß nicht verhindern können, so ist er nicht allmächtig, was ebenfalls seinem Begriff widerstreitet. Aber aus allen diesen Bedenken schließt Bayle nicht auf die Nichtigkeit des Glaubens, sondern auf die Nichtigkeit der Vernunft. Die Vernunft hat sich der Religion zu unterwerfen, sie hat kritiklos zu glauben und gerade aus der Erkenntnis ihrer Unvereinbarkeit mit der Offenbarung zur Einsicht ihrer Ohnmacht zu gelangen. Bayle ist also in der Tat Skeptiker, aber nicht in Ansehung der Religion, sondern der Philosophie. Er hatte jedoch ein so ungeheures Material von vernünftigen Einwänden gegen das positive Christentum zusammengetragen, um den blinden Glauben zu stützen, dass eine gegenteilige Wirkung nicht ausbleiben konnte. Das reiche und scharfe Rüstzeug blieb, auch wenn man die Folgerungen umkehrte. Und diesen Frontwechsel hat dann auch in der Tat das 18. Jahrhundert vollzogen. Voltaire sagt von Bayle sehr treffend, es finde sich bei ihm zwar keine Zeile, die einen Angriff gegen das Christentum enthalte, aber auch keine, die nicht zum Zweifel führe. Er selbst sei nicht ungläubig, aber er mache ungläubig. Das Mikroskop. Den eigentlichen Ruhm des 17. Jahrhunderts bildet aber der Ausbau der exakten Disziplinen. Es ist das Heldenzeitalter der Naturwissenschaften, weniger auf dem Gebiete der Praxis als in der Konzeption genialer und umfassender Theorien. Die Medizin war verhältnismäßig am wenigsten entwickelt. Die Pariser Schule, von Molière verspottet, kannte im Wesentlichen nur zwei Universalmittel, Aderlass und Irrigation, deren häufige Anwendung jedoch nicht ganz unberechtigt war, da die höheren Stände infolge des Mangels an Bewegung und des reichlichen Essens und Trinkens fast durchwegs an Hyperämie litten. Die holländische Schule huldigte der Polypharmazie, dem Gebrauch großer Mengen verschiedenartigster Medikamente, die oft von der entgegengesetzten Wirkung, im Übrigen aber fast lauter harmlose Kräuter waren. Es zeigt sich selbst in diesen Dingen der Schwulst der Barocke, ihre Neigung zur Überladung, zum Schnörkel, zur erdrückenden Quantitätswirkung. Weiter gelangten schon die beschriebenen Naturwissenschaften. John Ray wurde der Schöpfer einer umfassenden zoologischen Systematik. Er teilte die Tiere in Wirbeltiere und Wirbellose, die ersteren in lebendig gebärende Lungenatmer, eierlegende Lungenatmer und Kiemenatmer und die letzteren in Weichtiere, Krustentiere, Schalentiere und Insekten. Von großer Bedeutung war die Vervollkommnung des Mikroskops, das, obgleich früher erfunden als das Fernrohr, erst jetzt ausgedehnte Verwendung fand. Mit ihm entdeckte Nehemiah Grew die Spaltöffnungen in der Blattoberhaut, Leeuwenhoek die Infusorien, die Stäbchenschicht in der Netzhaut, das Facettenauge der Insekten, die Querstreifung der willkürlichen Muskeln und Malpighi die roten Blutkörperchen sowie eine ganze Reihe anatomischer Einzelheiten, die noch heute nach ihm genannt sind. Das malpighische Netz, eine Schleimschicht unter der Oberhaut, die malpighischen Knäuel, eigentümliche Verzweigungen der Blutgefäße in der Niere der Säugetiere, die malpighischen Körper, kleine Lymphbläschen in der Milz und die malpighischen Gefäße als Nieren funktionierende Darmanhänge der Insekten. Nikolaus Stenonis erkannte, dass das Herz das Zentrum des Blutkreislaufs sei, wofür man bisher die Leber gehalten hatte, und fand den Ductus Stenionanus, den Ausführungsgang der Ohrspeicheldrüse. Eine Art Zeitmikroskopie unternahm Olaf Römer, indem er als erster die Lichtgeschwindigkeit maß. Christian Huygens erklärte die Doppelbrechung des Lichts im isländischen Kalkspat, entdeckte den Saturnring, dessen Beobachtung schon Galilei begonnen, aber wegen widersprechender Wahrnehmungen wieder aufgegeben hatte. Er fand die Pulvermaschine und die Pendeluhr und machte abschließende Untersuchungen über die Zentrifugalkraft, als deren Formel sich im m mal v Quadrat durch r ergab, wobei m die Masse eines im Kreise sich bewegenden Körpers bezeichnet, v dessen Geschwindigkeit und r den Halbmesser des Kreises. Vor allem aber ist er der Schöpfer der Undulationstheorie, die erst zu Anfang des 19. Jahrhunderts den Sieg über die Newtonsche Emissionstheorie davongetragen hat. Er nahm nämlich an, dass das Licht durch die Schwingungen einer besonderen Materie fortgepflanzt werde, nicht derselben, die zur Ausbreitung des Schalles diene. Denn diese sei nichts anderes als die Luft. Es zeigt sich aber, dass im luftleeren Raum zwar keine Schallbewegung stattfinde, das Licht aber ungehindert weitergeleitet werde. Dieser von der Luft verschiedene Stoff, der Äther, erfülle das ganze Weltall, sowohl den unendlichen Himmelsraum wie die Spazien zwischen den wegbaren Teilchen der Körper. Er verhalte sich vollkommen elastisch, besitze keine Schwere und sei somit dem Gravitationsgesetz nicht unterworfen. Newton hingegen betrachtete das Licht als eine feine Materie, die von den leuchtenden Körpern ausgesendet werde. Huygens erklärte sich auch gegen die Newtonschen Fernkräfte, die er durch Druck- und Stoßwirkungen ersetzt wissen wollte. Newton. In Newton selbst schenkte das Zeitalter der Menschheit eines der größten spekulativen Genies, die jemals ans Licht getreten sind. Er bedeutete sowohl als Mathematiker wie als Physiker und Astronom eine Revolution. Er zeigte in seiner Optik, dass durch die Vereinigung sämtlicher Spektralfarben das weiße Sonnenlicht entsteht und dass die Eigentümlichkeiten der Farben auf der Verschiedenheit der Lichtstrahlen beruhen, machte mit seinem eigenhändig erbauten Spiegelteleskop eine Reihe folgenschwerer astronomischer Entdeckungen und wurde durch die von ihm geschaffene Methode der Fluxionen der Erfinder des Infinitesimalkalküls. Die unendlich kleinen Größen und deren unmerkliche Veränderungen wurden damit zu einem Gegenstand exakter Berechnung gemacht. Die Summe seiner Forschungen zog er in seiner allumfassenden Gravitationstheorie. Durch einen fallenden Apfel wurde er auf die allgemeine Anziehungskraft des Erdmittelpunkts aufmerksam gemacht und die Vermutung, dass dieselbe Kraft auch die Ursache der Mondbewegung, des Kreislaufs der Erde um die Sonne, ja sämtlicher mechanischer Vorgänge im Weltall sei, wurde ihm im Laufe langjähriger Studien allmählich zur Gewissheit. Das von ihm in seinem Hauptwerk Philosophiae Naturalis Principia Mathematica aufgestellte Gravitationsgesetz lautet: Die anziehende Kraft ist den Massen direkt, dem Quadrat der Entfernung umgekehrt proportional. Da alle Monde gegen ihre Planeten und alle Planeten gegen ihre Sonnen gravitieren, so gilt dieses Gesetz für den ganzen Weltraum. Mithilfe dieser neuen Theorie erklärte sich auch eine Reihe kosmischer Erscheinungen, die bisher rätselhaft gewesen war. Die Störungen der elliptischen Planetenbahnen, die Ungleichheiten der Mondbewegung, die Ebbe und Flut. Newton war jedoch ein viel zu großer Denker, als dass er aus seinen Forschungsergebnissen materialistische Schlüsse gezogen hätte. Gerade die bewundernswerte Gesetzmäßigkeit des Weltalls befestigte ihn in seinem Glauben an einen göttlichen Urheber und Lenker. Er versuchte sich sogar als Theologe und schrieb eine Abhandlung über den Propheten Daniel und die Apokalypse. In seinen letzten Lebensjahren beschäftigte er sich fast ausschließlich mit religiösen Problemen. Die fast übermenschlichen Leistungen seiner spekulativen Schöpferkraft und die außerordentlichen Ehrungen, die ihm dafür im Laufe seines langen Lebens zuteil wurden, vermochten ihm nicht seine Bescheidenheit zu rauben. Die vom Evangelium geforderte Einfalt, heißt es in seiner Grabschrift in der Westminster-Abtei, bewies er durch seinen Wandel. Karl II. England befand sich damals an der Spitze der wissenschaftlichen Entwicklung. Das System Cromwells war mit dessen Tode zusammengebrochen. Der Sohn Karls I. kehrte aus der Verbannung zurück und bestieg als Karl II. Unter allgemeinem Jubel den Thron. Er zeigte großes Interesse für die Wissenschaften, war Mitglied der Royal Society, der die hervorragendsten Naturforscher des Zeitalters angehörten, beschäftigte sich viel mit Astronomie und gründete die berühmte Sternwarte in Greenwich. Er war taktvoll, gutmütig, leutselig, hochintelligent. Seine Artigkeit ging so weit, dass er noch am Morgen nach der Nacht seines Todeskampfes zu den Umstehenden äußerte, er liege eine ungebührlich lange Zeit im Sterben, aber er hoffe, sie würden es entschuldigen. Er war ein brillanter Tänzer, Ballspieler und Anekdotenerzähler und ein großer Freund der Künste, besonders des Theaters. Aber er war bei allen seinen liebenswürdigen und zum Teil blendenden Eigenschaften im Innersten ein kalter und seelenloser, träger und frivoler Mensch ohne alle Grundsätze, auf nichts bedacht als auf die Befriedigung seiner stets wachen Genusssucht. Er ging sogar ins Parlament nur zum Vergnügen und pflegte zu sagen, eine politische Debatte sei so unterhaltend wie eine Komödie. Die Ausschweifungen seines Hofs bildeten das Londoner Tagesgespräch und die Engländer nannten ihn, nicht ohne einen verächtlichen Unterton, The Merry Monarch. Als er vom Grafen Shaftesbury eines Tages besucht wurde, sagte er lachend: »Ah, da kommt der Liederlichste unter allen meinen Untertanen.« Shaftesbury verneigte sich tief und erwiderte: »Jawohl, Majestät, unter den Untertanen.« Er war nichts weniger als ein rachsüchtiger Fanatiker, aber auch nichts weniger als ein Mann edler leidenschaftlicher Überzeugungen. Er hatte nichts von dem sinnlosen Machtdünkel der Stuarts, aber auch nichts von ihrem lebhaften Ehrgeiz. Er fühlte sich nicht als absoluter Gottesgnadenkönig, aber auch nicht als verantwortlicher Lenker der Volksgeschicke. Er war im Grunde nichts. Er war friedfertig, aber aus Indolenz. Er war duldsam, aber aus Oberflächlichkeit. Er hatte nur eine Passion, die harmloseste, aber zugleich die niedrigste von allen, die Geldgier. Für Geld war alles von ihm zu haben: Allianzen, Glaubensänderungen, Zugeständnisse an die Freiheit des Volkes, Zugeständnisse an den Despotismus einer Partei, Toleranzedikte, Terrorakte, Kriegserklärungen, Friedensschlüsse. Er verkaufte Dünkirchen, seine Neutralität, seine Bundesgenossen, seine königlichen Privilegien, was man von ihm wollte. Er war verschwenderisch nur für seine platten und zügellosen Lustbarkeiten, hingegen knauserig, wenn es sich um vernünftige Ausgaben für den Staatshaushalt handelte. Seine Beamten ahmten ihm nach und waren von einer Bestechlichkeit, wie sie bis dahin in England unbekannt gewesen war. Besonders die Minister erwarben sich in ihrer Amtsführung ungeheure Vermögen. Auch sonst war seine Regierung unglücklich. Unter ihr geschah das Unerhörte, dass eine feindliche Flotte, die holländische unter Admiral Ruyter, die Themse hinaufsegelte und England mit einer Invasion bedrohte. Ein neuer, furchtbarer Ausbruch der Pest verseuchte das Land und eine ungeheure Feuersbrunst legte die ganze City von London in Asche. Gerade damals setzte sich die schon früher von Filmer vertretene Lehre vom passiven Gehorsam allgemein durch. Der König habe die Macht des Vaters über seine Kinder. Er sei nur Gott, nicht seinen Untertanen verantwortlich, und diese seien durch keine wie immer geartete Handlung ihres Monarchen zum Widerstand berechtigt. Aber niemals ist eine so absolute Unterwerfung einem Fürsten entgegengebracht worden, der sie weniger verdient hätte, weniger begehrt hätte und weniger mit ihr anzufangen wusste. Die Glorious Revolution. Auf Karl II. Folgte sein Bruder Jakob II. Er war ein zelotischer Anhänger des Papismus, zu dem jener sich erst auf dem Sterbebette bekannt hatte, und der Autokratie, zu der jener niemals geneigt hatte. Er besaß alle schlechten Eigenschaften seines Vorgängers, aber keine von seinen guten, denn er war außergewöhnlich bösartig, dumm und eigensinnig. Gegen andersgläubige und politische Gegner verfuhr er mit grausamer Strenge, worin ihn der Oberrichter Jeffreys unterstützte, ein groteskes Untier von rohem, blutgierigen Turunkenbold, das wegen seiner Untaten noch heute, nach mehr als 200 Jahren, in England berüchtigt ist. Er rühmte sich, dass er allein mehr Verräter habe hinrichten lassen als seine sämtlichen Vorgänger seit Wilhelm dem Eroberer. Jakob II. War allem Anschein nach ein Sadist wie Heinrich VIII., übrigens auch sonst sexuell pervers. Er hatte nur Mätressen von ausgesuchter Hässlichkeit. Eine von ihnen, Catherine Sedley, die daneben sehr geistreich war, sagte einmal von ihm: »Ich weiß nicht, was ihn an mir reizt. Von meiner Schönheit kann er nichts bemerken, weil ich keine besitze, und von meinem Verstand kann er nichts bemerken, weil er keinen besitzt.« Seine Polemik bestand darin, dass er, wenn man ihm Einwendungen machte, dieselbe Behauptung noch einmal mit den gleichen Worten wiederholte und nun glaubte, in der Debatte gesiegt zu haben. Ebenso machte es seine Tochter, die spätere Königin Anna, und Marlborough sagte, sie habe es von ihrem Vater. Doch braucht man, da sie eine Frau war, hier wohl nicht gerade hereditäre Belastung zur Erklärung heranzuziehen. Nachdem er 3 Jahre lang alles getan hatte, um auch die ergebensten und geduldigsten seiner Untertanen zu erbittern, kam es zur Glorious Revolution und sein Schwiegersohn Wilhelm von Oranien, von Whigs und Tories einmütig ins Land gerufen, bestieg den Thron. Dem englischen Kant machte es keine Mühe, das Recht auf Revolution und die Pflicht des passiven Gehorsams miteinander in Einklang zu bringen. Die Theologen erklärten, die Religion verbiete allerdings jeden Widerstand gegen den König, aber die Gebote der Bibel seien nicht ausnahmslos gültig. Es sei erlaubt, sie in gewissen Fällen zu übertreten. Es sei untersagt, zu töten, aber dieses allgemeine Gesetz erleide eine Ausnahme im Kriege. Ebenso sei es untersagt, zu schwören, aber für Gericht sei der Zeuge verpflichtet, zur Bekräftigung der Wahrheit einen Eid abzulegen. Und ebenso sei es in gewissen Fällen gestattet, sich gottlosen Fürsten zu widersetzen. Das Alte Testament habe selber dafür Beispiele. Andere wieder bewiesen, dass nicht das Volk sich gegen Jakob empört habe, sondern dieser sich gegen Gott, indem er seine Gesetze verletzte. Er sei es gewesen, der dem Kaiser nicht geben wollte, was des Kaisers ist. Wilhelm von Oranien wäre jedoch gleichwohl nie zum Ziel gelangt, wenn ihn nicht Jakob selber durch seine unglaubliche Borniertheit und Ungeschicklichkeit aufs Wirksamste unterstützt hätte. Der neue König war übrigens bei den Engländern als Fremder und auch wegen seines nüchternen und verschlossenen Wesens nicht viel beliebter als sein Vorgänger. Indes der Umstand, dass seine Gattin, als Tochter Jakobs, in den Augen des Volkes die eigentliche legitime Herrscherin Englands, ihm völlig ergeben war, erleichterte ihm seine heikle Stellung. Und zudem war er einer der größten Diplomaten und Feldherren seiner Zeit. Er erblickte als Holländer, der er sein ganzes Leben lang blieb, in Ludwig XIV. Den Erbfeind, bewirkte einen völligen Wechsel in der englischen Politik, die bisher infolge der steten Geldbedürftigkeit Karls und der absolutistischen und katholisierenden Tendenzen Jakobs unter französischem Einfluss gestanden hatte, und brachte jene große Koalition gegen Frankreich zustande, von der wir bereits gesprochen haben. In Dingen der äußeren Zivilisation war England damals noch nicht viel weiter als die übrigen Länder Europas. Von den schlechten Reiseverhältnissen haben wir schon gehört. Die Wagenfahrten waren wegen des Morastes langsam und beschwerlich und infolge der notwendigen starken Bespannung kostspielig. Rasch kam man nur beritten vorwärts. In den Städten waren die Straßen so eng, dass Kutschen kaum passieren konnten, weshalb der Warentransport zumeist durch Rollwagen besorgt werden musste, die von Hunden gezogen wurden. Die Wirtshäuser dagegen waren ausgezeichnet und in der ganzen Welt berühmt. Auch die Briefbeförderung funktionierte für damalige Verhältnisse auffallend pünktlich, schnell und zuverlässig. Der Adel lebte noch zum größten Teil als Gentry auf dem Lande in ganz bäuerischen Verhältnissen. Wie die Beleuchtung außerhalb der Hauptstadt beschaffen war, kann man daraus entnehmen, dass erst im Jahr 1685 ein Privatunternehmen namens Edward Hemming sich gegen eine jährliche Vergütung verpflichtete, in London vor jedes 10. Haus bis Mitternacht ein Licht zu stellen. Die meisten Landhäuser waren noch Holzbauten, die Zimmer ohne Tapeten und Teppiche mit einer Mischung von Kienruß und Bier gestrichen. In starkem Bier bestand auch das gewöhnliche Getränk des Landgentleman. Wie viel er davon zu sich zu nehmen pflegte, erhält aus einer damaligen Bestimmung, nach der Kriegsgerichte nur von 6 Uhr morgens bis 1 Uhr mittags berechtigt waren, auf Todesstrafe zu erkennen. Man nahm offenbar an, dass die Herren sich nach dem Mittagessen nicht mehr in der Verfassung befänden, so verantwortungsvolle Urteile fällen zu können. Die Männer hatten wenig geistige Interessen und beschäftigten sich vorwiegend mit Jagd, Spiel und Politik. Die Bildung der Frauen stand noch niedriger und war im Vergleich zur elisabethinischen Zeit sehr zurückgegangen. Während sie damals vielfach in Musik, Mathematik und alten Sprachen Bescheid wussten, konnten sie jetzt kaum orthografisch schreiben und befassten sich bestenfalls mit Handarbeiten und Romanen. London. London hingegen war damals bereits eine vollkommene Großstadt, die eine 500.000 Menschen beherbergte, den 10. Teil der Bevölkerung ganz Englands, während die beiden nächstgrößeren Städte Bristol und Norwich nicht ganz 30.000 Einwohner zählten. Nach dem großen Brand wurde die City unter der Leitung Christopher Wrens in einem weichen und originellen Renaissance-Stil viel prächtiger und komfortabler wieder aufgebaut. Im Übrigen war England damals nicht bloß politisch, sondern auch künstlerisch eine Art französischer Vasallenstaat. William Davenant, Dramatiker und Theaterunternehmer, reformierte die Bühne zum pompösen illusionistischen Barocktheater im klassischen Geschmacke Ludwigs des 14. unter starker Heranziehung der Musik, indem er auch die Stücke Shakespeares zu Dramatic Operas, Dramen mit zahlreichen Musikeinlagen, umarbeitete. John Dryden, der Poeta Laureatus des Zeitalters, ahmte mit virtuoser und kalter Wortkunst, die immer sehr geschickt den jeweiligen Wünschen des Publikums entgegenzukommen wusste, Boileau, Corneille und Racine nach. Noch Samuel Johnson sagte von ihm, er habe gleich Augustus eine Ziegelstadt vorgefunden und eine Marmorstadt hinterlassen. Aber im Laufe der Zeit haben die rohen Ziegel Shakespeares doch eine größere Schönheit und Haltbarkeit erwiesen als der leere, unsolide Marmorprunk Drydens. Damals jedoch erklärte Reimer, der Historiograf Wilhelms, ein Affe versteht sich besser auf die Natur und ein Pavian besitzt mehr Geschmack als Shakespeare. Im Wiehern eines Pferdes, im Knurren eines Hundes ist mehr lebendiger Ausdruck als in Shakespeares tragischem Pathos. Die Puritaner hatten das Theater immer beargwöhnt und schließlich überhaupt verboten. Als nun die Stuarts zurückkehrten, trat eine sehr natürliche Reaktion ein. Man drängte sich nicht nur zu allen Belustigungen, die bisher verpönt waren, sondern verlangte auch, dass sie so ausgelassen und zügellos wie möglich seien. Man verließ nicht nur die bisherige Brüderie und Bigotterie, sondern hielt Ehrbarkeit und Frömmigkeit geradezu für eine Schande und das sicherste Merkmal der Heuchelei. Infolgedessen nahm die englische Komödie sehr sonderbare Formen an. Die Frauen, die sogar in der lustigen elisabethinischen Zeit nicht als Schauspielerinnen auftreten durften, übernahmen nun die weiblichen Rollen und es wurde ein besonderer Reiz, gerade ihnen die derbsten Zoten in den Mund zu legen. Eine ganze Generation von Lustspieldichtern überschwemmte die Bühne mit den gewagtesten Cochonnerien. Der Held fast aller dieser Stücke ist der Wüstling, der von einer Verführung zur anderen jagt. In Wycherleys Country Wife zum Beispiel ist die Hauptfigur ein Mann, der sich für einen Kastraten ausgibt, um dadurch das Vertrauen der Ehemänner zu erwerben, und es wird nun in zahlreichen Variationen gezeigt, wie ihm von allen Seiten junge Frauen zugeführt werden, die natürlich sehr entzückt sind, als sie bemerken, dass er durchaus nicht an den physischen Mängeln leidet, die er vorgetäuscht hat. Die Literaturgeschichte, die bekanntlich ausnahmslos von Philistern geschrieben wird, hat jedoch das Lustspiel der Restaurationszeit wegen seiner Obszönitäten sehr ungerecht beurteilt. Es ist voll echter Laune, geistreicher Intrige und brillanter Konversation. Von ihm stammt die englische Gesellschaftskomödie ab, die in ihrer ganzen Entwicklung über Sheridan und Goldsmith bis zu Wilde und Shaw einen der größten internationalen Ruhmestitel Englands bildet. Lieber Flo, vielen herzlichen Dank fürs Lesen zunächst. Hast du zu Egon Friedell einen persönlichen Bezug? Mittlerweile ja, durch deine Sendung. Aber davor kannte ich ihn überhaupt nicht, ist mir gar nicht untergekommen. Und insofern bin ich dir auch sehr dankbar, dass du mir dieses Werk und vielleicht auch in weiterer Folge den Friedell als Person, weiß nicht, ob ich mich da noch ein bisschen mehr damit beschäftige, irgendwie zur Kenntnis gebracht hast. Du hast einen Abschnitt gelesen, wo es sehr stark um die Entwicklung der Naturwissenschaften in unserem modernen Sinn geht. Du bist selbst Naturwissenschaftler, wenn ich so sagen darf? Naja, also ich sehe mich als Ingenieur und würde das jetzt nicht den Naturwissenschaften unbedingt zurechnen. Aus meinem Selbstverständnis heraus habe ich mich ja auch nach einer Episode auf der Uni als Forscher auch von der Forschung und dem wissenschaftlichen der wissenschaftlichen Herangehensweise abgewendet. Also ich kann mich auch gerade, wie ich eben gelesen habe, Newton, Verdi-Stelle und so, ich kann da gar nicht so viel damit anfangen. Also ich finde das interessant, aber sehe das schon auch natürlich jetzt aus der historischen Entfernung einerseits. Andererseits, ja, ist nicht unbedingt das Thema, wo ich auch viel dazu sagen kann. Ist, glaube ich, auch eine der Stellen, wo Friedell eine Figur, eine historische Figur, die ihm gefällt und die er für positiv hält und einschätzt, ein wenig idealisiert zeichnet. Ich glaube, Newton war nicht nur dieser, also ein angenehmer Zeitgenosse, so wie sich's bei Friedell nämlich liest, war er, glaube ich, nicht. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mich auch mit Newton nicht näher beschäftigt, aber mir wird auch das Bild hier, zeichnet er für mich nicht ein ganz klares Bild. Also dieses Episodische, was ich am Friedell schon sehr schätze eigentlich, führt gerade an der Stelle bei mir eigentlich zu ein bisschen einer Verwirrung auch, dass er dann auf einmal eine Formel bringt, die dann einfach so dasteht und sogar erläutert wird. Das ist ja witzig. Ja? Also, aber irgendwie weiß man nicht ganz, was man damit anfangen soll. Und auch wie es eingebettet ist, ist ja ganz interessant, dass auch diese Episode über das Mikroskop und Newton eigentlich eingebettet ist wieder in eine sehr breite Darstellung der gesellschaftlichen Verhältnisse und das immer so hin und her meandert. Das finde ich auch das irrsinnig Reizvolle am Friedell eben, dass er immer wieder den Blick auch ein bisschen schweifen lässt. Und wegkommt von dieser Aufzählung von Jahreszahlen und Schlacht- und Herrscherdaten. Das auf jeden Fall, ja. Also das hat mir ja mein ohnehin nicht übermäßig gesteigertes Interesse an Geschichte in der Schule natürlich ruiniert. Also so wie so vieles andere auch, bei so vielen anderen Menschen auch, habe ich leider so ein Werk nicht gehabt, wo man eben anhand dieser Geschichten und anhand dieser sehr plastischen Darstellung, wie auch die Leute damals gelebt haben könnten, einmal ein bisschen ein Interesse entwickelt, wo man dann auch nachhaken kann und vielleicht sich mehr damit beschäftigt. Ich glaube, so ist vieles bei ihm auch gemeint, dass es Interesse wecken soll. Ja. Er kommt ja oft seitenlang ohne eine einzige Jahreszahl aus. Das heißt, wenn man wissen will, wann das jetzt, in welchem Zeitraum das genauer gewesen ist, muss man entweder ein bisschen rumblättern und kann dann sich allerdings auch schwer täuschen, weil manchmal macht er ja Vor- und Rückgriffe, wenn ihm etwas thematisch gerade hineinpasst. Also insofern, wenn man es wirklich wissen will, muss man schon hinten in der Zeittafel nachsehen oder halt andere Werke zu Rate ziehen. Ja. Du bist im Vorgespräch über einen Satz gestolpert. Naja, das ist klar. Also das fand ich auch wirklich bei der Vorbereitung. Dieser Satz mit der Tochter von dem vom Jakob II., dass er also sagt, na, weil sie eine Frau ist, muss das jetzt nicht das Erbgut sein, sondern gibt es auch andere Erklärungen, warum die eher primitiv unterwegs ist. Also das finde ich ja doch sehr heftig und auch ganz unnotwendig irgendwie. Weil erstens mal ist mir bis jetzt nichts Dahingehendes aufgefallen und auch in dem Zusammenhang ist das so ein Nachsatz, den er da so locker nachschiebt und plötzlich schluckt man doch sehr heftig und macht sich da mal drei Fragezeichen daneben hin. weil ich auch erstmal gar nicht jetzt genau wusste, wie er das jetzt meint. Ich weiß nicht, hast du da irgendwie noch irgendwelche Informationen? Einerseits war Friedel zu meinem Leidwesen, sage ich jetzt mal, in Bezug auf Frauenrechte und Feminismus nicht gesellschaftliche Avantgarde, was in anderer Hinsicht sehr wohl war. Andererseits hat er sein Leben lang sehr intensive Beziehungen zu sehr starken Frauen seiner Umgebung gepflogen. Also da sei zum Beispiel als Beispiel Bertha Zucker-Kandl erwähnt, vor allem aber auch Lina Loos. Lina Loos war nicht nur gefeierte Schauspielerin und Gattin des Architekten Adolf Loos, sondern auch eine hochgebildete Person, die in den Wiener Circles und Salons, wie es hieß, durchaus eine gehörte Stimme hatte. Friedel hat zu ihr, es war seine Lebensfreundin, kann man so sagen, und sie haben miteinander einen sehr flapsigen Umgang gepflogen. Zum Beispiel ist der überlieferte Briefwechsel, wo Friedel sich beklagt, dass sie seine Kulturgeschichte noch nicht gelesen hätte, die aber damals ein Bestseller war, und sie geantwortet hat, da stünde ja wohl bloß wieder alles drin, was sie nicht interessieren würde, worauf seine Replik lautete, so umfangreich sei das Buch denn doch wieder nicht. Ich habe bei dieser Stelle eigentlich, vor allem weil der Satz ja auch tatsächlich so völlig unnotwendig, wie du sagst, und unmotiviert plötzlich kommt und auch nicht näher erläutert wird, sondern einfach dasteht, ich habe fast den Verdacht, dass er ihn versteckt hat, um Lina Loos zu ärgern. Aber das ist jetzt natürlich meine ganz persönliche Theorie und nicht wirklich durch Forschungsarbeit zu untermauern. Das wäre natürlich schon wild, wenn sich solche persönlich motivierten Sachen dann auch dann doch wieder derart fortpflanzen, dass man eben doch einige Jahrzehnte später dann wieder darüber redet und aufmerksam darauf wird. Ich meine, ich habe mir auch gedacht, vielleicht ist es doch auch im historischen Kontext gemeint, weil er ja später sagt, dass eben das Bildungsniveau der Frauen eben abnimmt und aus dem das heraus erklärbar wäre, aber da fehlt mir auch an der Stelle dann jeglicher Hinweis drauf. Also das wäre schon etwas gewesen, wenn ich jetzt nicht die Sendung kennen würde und das Werk kennen würde, was ich so unkommentiert nicht lesen würde. Deswegen haben wir ja unseren Kommentarteil. Nein, Friedel war, wie gesagt, in dieser Beziehung, also man kann ihn nicht als Feministen sehen, aber auf der anderen Seite war er auch alles andere als ein Frauenfeind. Das tatsächlich auch nicht. Und es gibt auch Passagen, wo Frauen durchaus sehr gut wegkommen. Aber wie gesagt, ich habe tatsächlich den Eindruck, das war eine Boshaftigkeit, die er da versteckt hat. Was ihm durchaus zuzutrauen ist, Friedel hat sich erklärterweise einfach das Recht herausgenommen, da ein ganz persönliches Ding zu verkaufen und versteckt sicher einige Ostereier, nach denen man noch suchen könnte. Die Katja hat mal angeregt, dass man eigentlich so ein begleitendes Umfeld schaffen sollte für diese Lesung. Also eine kritische Textanalyse, selbstverständlich, auch mit Querverweisen und auch mit Zusammenhängen der Publikationen und aktuellen Geschehnisse der damaligen Zeit. Das wäre sehr reizvoll, wäre aber ein Fulltime-Job. Ich meine, was das Thema Emanzipation betrifft, ist er ja auch im historischen Kontext überhaupt nicht allein, sondern viele große Denker auch seiner Zeit noch haben da Sachen geschrieben und geäußert, die aus heutiger Sicht vollkommen indiskutabel sind. Aber halt, ja, es ist immer ein bisschen schwierig, wie man damit umgeht, ja, weil dieser Relativismus, ganz kann man ihn halt auch nicht irgendwie für alles hernehmen und sagen, naja, das muss man alles verstehen und so, weil man halt auch in der heutigen Zeit lebt und auch Stellung beziehen muss. Auf der anderen Seite war das einfach noch ein ganz anderer Common Sense, der da geherrscht hat, auch in avantgardistischen und elitären Zirkeln, denke ich mir. Ja, ich finde auch gar nicht, dass man alles entschuldigen muss, sondern im Gegenteil, man kann ja auch sagen, gut, das war ein Irrtum, das war eine Fehlposition und wie kam es zu der? Ja. Das ist ja auch wieder ein sehr interessanter Punkt. Ja. Insofern ist Kritik an Friedel durchaus auch gern gehört an dieser Stelle. Was mir auch gefallen hat, war jetzt das Kapitel über London oder über Großbritannien, zu lesen oder damit, glaube ich, anzufangen. Ich glaube, es geht dann noch auch weiter sehr stark über Großbritannien, was ich schon so vorgeblättert habe, weil ich ja eine große Affinität zu Großbritannien habe und auch sozusagen immer wieder ein bisschen damit liebäugle, vielleicht einmal dort meine Fühler auszustrecken. Ich fühle mich dort irgendwie wohl einfach. Und natürlich ist es auch für mich interessant, jetzt ein bisschen auch sich mit dem historischen Background zu beschäftigen, weil man da ja auch wenig, auch wenn man im Geschichtsunterricht aufgepasst hätte, bei uns nicht so viel mitbekommt. Weiß ich nicht, vielleicht doch, aber der Schwerpunkt liegt sicher auf der zentraleuropäischen Entwicklung wahrscheinlich. Und auch hier ist er ja, glaube ich, sehr dran, also das ist ja bei ihm ein, weiß nicht, könnte man sagen, ein Schwerpunkt schon fast. Auf jeden Fall geht er relativ ausführlich darauf ein, auf die Entwicklung in Großbritannien. Locke. Der Philosoph der Glorious Revolution war John Locke, der in der Theologie den Standpunkt der liberalen Latitudinarier, in der Politik die Sache des parlamentarischen Konstitutionalismus vertrat. In seinen Letters for Toleration erklärte er die Religion für eine Privatangelegenheit. In seinen Treatise of Civil Government forderte er die Teilung der Staatsgewalt zwischen Volk und König, wie sie tatsächlich in der von Wilhelm III. Erlassenen Bill of Rights zum Ausdruck gelangt war. In seinen Thoughts Concerning Education plädierte er für eine naturgemäße Erziehung als praktische Vorbereitung auf das Leben im Dienste der Gesellschaft. In seinem berühmten Essay Concerning Human Understanding hat er ein bis in die letzten Konsequenzen durchgeführtes System des Empirismus entworfen. Woher der gesamte Stoff der Vernunft und Erkenntnis stammt? Darauf antworte ich mit einem Worte: aus der Erfahrung. Es gibt keine angeborenen Ideen. Das sieht man an der Entwicklung beim Kinde, das erst langsam durch Einzelerfahrungen abstrahieren lernt. Die menschliche Seele ist nichts als die Fähigkeit, Eindrücke zu empfangen. Ein Stück Wachs, eine unbeschriebene Tafel, ein dunkler Raum, der durch einige Öffnungen Bilder von außen aufnimmt und die Kraft besitzt, sie in sich festzuhalten. Die Wahrnehmung ist entweder eine äußere oder eine innere, je nachdem sie sich auf unsere Gegenstände oder auf unsere Zustände bezieht. Die erstere nennt Locke Sensation oder Empfindung, die letztere Reflection oder Selbstwahrnehmung. Alle Wahrnehmungen, innere und äußere, sind bloße Vorstellungen. Daher vermögen wir nur die Eigenschaften, nicht die Substanz der Dinge zu erkennen, ihre Erscheinungen, aber nicht ihr Wesen. Indes genügt auch dieses relative Wissen für die Bedürfnisse des Lebens und die Regelungen unseres Handelns. Das Dasein Gottes wird unmittelbar aus der Existenz und Beschaffenheit der Welt erschlossen. Die Sätze der Sittenlehre sind einer ebenso exakten Beweisführung zugänglich wie die Sätze der Zahlenlehre. Locke hat zum ersten Mal eine echt englische Philosophie geschaffen, in der alle entscheidenden Nationalzüge versammelt sind. Sie ist theistisch und moralistisch, demokratisch und praktisch. Ein Sieg des gesunden Menschenverstandes, der goldenen Mitte und der Wahrheit der Tatsachen. Wir werden ihr in ihren verschiedenen Abwandlungen noch oft wieder begegnen. Thomasius. England war der einzige europäische Großstaat, der sich vom zeitgenössischen Absolutismus emanzipierte. Hingegen wurde dieser in Deutschland fast kritiklos hingenommen. Die Devotion der Deutschen, auch vor ihren kleinsten Potentaten, war grenzenlos. Ein Publizist schrieb an den Duodez-Fürsten Ernst Ludwig von Hessen: »Wenn Gott nicht Gott wäre, wer sollte billiger Gott sein als eure hochfürstliche Durchlaucht?« Auch vor den Beamten, von denen Christian Wolff lehrte, dass sie als Gehilfen des Monarchen Fürsten im Kleinen seien, erstarb man in Demut. Infolge der Theorie von der Omnipotenz des Staates hielt der Herrscher sich für berechtigt, ja verpflichtet, sich in alles einzumischen. Das ganze Privatleben des Bürgers wie ein tyrannischer Hausvater oder Klassenlehrer zu beaufsichtigen und zu korrigieren. Selbst die Acta Eruditorum, die einzige wissenschaftliche Zeitschrift des damaligen Deutschland, kündigten an, dass sie nichts ihrer Kritik unterziehen würden, was die Rechte und Handlungen ihrer Fürsten betreffe. Man begrüßte den Monarchen durch Kniefall und kniete sogar vor seinem leeren Wagen nieder, wenn man ihm auf der Straße begegnete. Damals kamen auch die zahlreichen Hofchargen auf: Kämmerer, Kaplan, Medikus, Stallmeister, Jägermeister, Zeremonienmeister. Auch die Gewerbetreibenden schätzten es sich zur höchsten Ehre, zum Hofbäcker, Hofschneider, Hofschuster oder Hofgärtner ernannt zu werden. Alle Nichtadeligen, Bürgertum und Volk, wurden als Rotür verachtet, die nur dazu gut schien, dem Hof Geld, Soldaten und Handlanger zu liefern. Man war nicht eigentlich grausam gegen sie, man hielt sie bloß für Geschöpfe von einer anderen Gattung, die dementsprechend auch andere Pflichten und andere oder vielmehr gar keine Rechte hätten. Macaulay sagt sehr zutreffend, dass Ludwig XIV. Keine Skrupel daraus machte, seine Untertanen aufzuopfern, weil er sie höchstens mit den Empfindungen betrachtete, die man einem abgetriebenen Postpferd oder einem hungrigen Rotkehlchen entgegenbringt. Dass diese Anschauungen auch in Deutschland durchdrangen, war eine Folge der Französisierung, über die Christian Thomasius bemerkte: französische Kleider, französische Speisen, französischer Hausrat, französische Sprache, französische Sitten, französische Sünden, ja sogar französische Krankheiten sind durchgehends im Schwange. Dieser Thomasius bedeutete einen der wenigen Aktivposten des damaligen deutschen Geisteslebens. Er war einer der frühesten und leidenschaftlichsten Gegner der Folter und der Hexenprozesse. Der erste Gelehrte von Rang, der Deutsch schrieb und deutsche Vorlesungen hielt. Und der Herausgeber der ersten populären deutschen Zeitschrift, der freimütigen, lustigen und ernsthaften, jedoch vernunft- und gesetzmäßigen Gedanken oder Monatsgespräche über alles, fürnehmlich über neue Bücher, in denen er in einer zwar noch immer schwülstigen, ungelenken und mit zahllosen französischen Brocken vermengten Sprache, aber mit viel Witz und Anschaulichkeit und staunenswerter Kühnheit fast ein halbes Jahrhundert lang alle Missstände seines Volkes und Zeitalters bekämpfte. Die Pedanterie und Aufgeblasenheit der Professoren, die Intoleranz der Geistlichen, die Charlatanerie der Ärzte, die Rabulisterei der Juristen, die Sittenrohheit der Studenten, die Unredlichkeit der Kaufleute, die Trägheit der Handwerker, die Liederlichkeit des Adels und noch vieles andere. Seine Hauptforderung ist, dass man sich auf Honnêteté, Gelehrsamkeit, Beauté d'esprit und bon goût und Galanterie befleißige. Sein ausschließlicher Wertmesser ist Nützlichkeit und Brauchbarkeit fürs Leben. Zitat Ende. Er ist damit der Vater der deutschen Aufklärung geworden, zu einer Zeit, wo noch Mut und Originalität dazu gehörte, solche Prinzipien zu verfechten, und zugleich der Vater des deutschen Journalismus, indem er es zum ersten Mal unternahm, geistige Fragen in einer Form zu behandeln, die für jedermann verständlich und anregend war. Neben ihm ist kaum etwas anderes erwähnenswert als die Bestrebungen der Pietisten, die mit Erfolg bemüht waren, den Theologengeist des Zelotismus und der Wortspalterei zu bekämpfen und ein praktisches Christentum der Brüderlichkeit und Einfalt ins Volk zu tragen, und die prachtvollen Predigten Abraham a Santa Claras, dieses Kabarettiers auf der Kanzel. In ihm lebt noch der ganze 30-jährige Krieg mit seinen Plündern, Totschlagen und Weiberschänden und seinem primitiven Mutterwitz brutaler Augenblicksmenschen. Er hielt es mit der Sitte der Zeit und hat die deutsche Sprache in seinen Bildern gebrandschatzt, in seinen Gleichnissen genotzüchtigt und in seinen Strafreden zum Totschläger gemacht. Der große Kurfürst. In jenen Zeitraum fällt auch der erste Aufstieg des brandenburgisch-preußischen Staats, den der große Kurfürst zu einer europäischen Macht erhob. Er befreite durch kluge und perfide Politik das Herzogtum Preußen von der polnischen Lehnshoheit und begründete in seinen Ländern durch Niederwerfung der Stände die unumschränkte Monarchie, wobei er vor großen Brutalitäten und Rechtsbrüchen nicht zurückscheute. Zur Befestigung seiner Herrschaft im Inneren und zum Schutz vor der stets drohenden schwedischen Großmacht schuf er das stehende Heer, den Miles Perpetuus. Er erbaute den Friedrich-Wilhelm-Kanal, der die Elbe mit der Oder verband, richtete seine eigene Post ein, die viel schneller fuhr als die Taxische, reformierte das Steuerwesen und den Unterricht, auch den höheren, durch Stiftung der Universität Duisburg, förderte den Ackerbau, die Viehzucht und die Moorkultur, vergrößerte und verschönerte seine Hauptstadt unter anderem durch die Schlossbibliothek und die Baumanlagen vor der Schlossbrücke, die den Namen Unter den Linden erhielten, unterhielt eine kleine Kriegsmarine, die jedoch schon unter seinem Nachfolger wieder verfiel, und gründete sogar eine Handelskolonie mit einem Fort an der Goldküste von Guinea. In seiner Religionspolitik war er von der größten Toleranz geleitet. Obgleich selber reformiert, gewährte er nicht bloß Lutheranern und Katholiken, sondern selbst Sozinianern und Mennoniten völlige Freiheit. Und sein Potsdamer Edikt lud alle Verfolgten ein, unter seinen Schutz zu kommen, wodurch vor allem viele Hugenotten ins Land gezogen wurden, die sich als Ingenieure und Architekten, Fabrikanten und Finanziers sehr nützlich betätigten. Der Prinz Eugen. Er war zweifellos eine der stärksten politischen Persönlichkeiten seines Zeitalters, aber das damalige Staatsleben war überhaupt reich an markanten Erscheinungen. Eine solche war vor allem der Prinz Eugen, der ursprünglich wegen seiner unansehnlichen Gestalt und seines schüchternen Wesens zum Geistlichen bestimmt, einer der glänzendsten Feldherren seines Jahrhunderts wurde. Seine Siege bei Zenta und Peterwardein, Höchstädt und Turin, Oudenaarde und Malplaquet erregten das Staunen Europas und erwarben der habsburgischen Monarchie Italien und die Niederlande, Ungarn und Siebenbürgen, Serbien und die Walachei. Zugleich war er einer der gewandtesten und weitblickendsten Diplomaten. Hätte man seinen maßvollen Vorschlägen gefolgt, so wäre es im spanischen Erbfolgekrieg vor dem großen politischen Umschwung zu einem Friedensschluss mit Ludwig XIV. Gekommen, der für den Kaiser noch viel vorteilhafter gewesen wäre als der spätere. Er war auch der einzige österreichische Staatsmann, der erkannte, dass das Habsburgerreich sich nur dauernd als Großmacht behaupten könne, wenn es Kolonien und Seegeltung besitze, und wünschte daher den Bau einer großen Flotte mit Ostende und Triest als Haupthäfen. Daneben war er ein wirklicher Freund der Künste und Wissenschaften, nicht aus leerer Prunksucht wie die meisten anderen Machthaber seiner Zeit, sondern aus echtem Bedürfnis und tiefem Verständnis. Seine Sammlungen wertvoller Münzen und Gemmen, Gemälde und Kupferstiche zeugten von reifer Sachkenntnis und erlesenem Geschmack. Das Hauptwerk Leibnizens, die Monadologie, ist ihm nicht nur gewidmet, sondern überhaupt erst auf seine Anregung entstanden. Die beiden genialsten Architekten der österreichischen Barocke haben für ihn gebaut. Fischer von Erlach, das noble und heitere Stadtpalais, und Lukas von Hildebrand, das kokette und geistreiche, wundervoll in Park und Teich komponierte Sommerschloss Belvedere. Er war ein echter Barockmensch. Von jener sublimen Nüchternheit, die stets das Merkmal großer Schicksalslenker ist, und voll heimlicher Sehnsucht nach jenen bunten, verwirrenden und narkotischen Dingen, die das Leben erst begehrenswert und interessant machen. Ein starker, wissender und steuerkundiger Geist und doch umwittert von dem Aroma einer problematischen Natur.